Am 26. April gab es eine Einweihungsfeier der Waisenheimoberschule Fangzhou vom Bezirk Nordfange. Daran nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Lehrer und Waisenkinder dieser Schule, die Bauarbeiter und die Werktätigen des Kreises Fangzhou. Die Waisenheimoberschule Fangzhou verfügt über alle Bildungs- und Lebensbedingungen wie multifunktionelle Klassenzimmer, Mehrzwecksporthalle, mehr als 10 Laboratorien und Wohnheim.